Dann möchte ich noch etwas sagen zu gestern. Gestern hatten wir ja die 76-jährige Ursula am Telefon, mit der ich mich sehr lange unterhalten habe. Und die Ursula hat erzählt, dass sie einige Stunden vorher durch eine Fernsehsendung für sich die schlimme Erkenntnis gewonnen hat, dass ihr Leben sinnlos ist mit 76 Jahren. Das hat mich sehr mitgenommen, erschüttert, dieses Gespräch, und sehr, sehr viele andere Leute auch. Wir haben irrsinnig viele Anrufe und Faxe bekommen, die sich auf dieses Gespräch bezogen haben und die auch der Ursula Mut machen wollen. Wir haben die Ursula informiert, ich möchte mich ganz herzlich im Namen auch der Ursula dafür bedanken und für eure Anteilnahme bedanken. Herzlichen Dank. Jetzt geht's weiter mit Dieter, der ist 36. Ja, richtig, Domian. Ja. Erstmal zu deiner Sendung. Ist super. Danke. Wie alt bist denn du eigentlich? Bist du denn? So 30, oder? Ja, das ist schön. Ich bin viel älter als du. Na, viel älter nicht, aber älter als du. Wie viel bist du? 38. 38? Ja. Was bist du für ein Sternzeichen? Schütze. Schütze, aha. Darum kannst du das so gut. Mit Schütze komme ich sehr gut aus, ja. Was bist du denn? Also, ich bin Steinbock. Steinbock. Nicht viel verwandt, also. Ja. Du bist Psychologe oder was? Nein, nein, nein. Nein, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin kein Psychologe. Du bist schon Moderator, oder? Ja, weil du so Ratschläge geben kannst, hast du den Kopfhörer und dann kriegst du die Ratschläge noch eingeben, oder wie? Eingeben? Ja, wie läuft es bei dir da? Tust du die über... was, wird denn da was dazu gesagt, oder? Nee, nee, das... schon, alles von dir aus? Ja, so wie ich das denke, sage ich das dir. Super, spitze. Jetzt zu dir. Also, meine Thematik ist, ich habe... Hey, Arbeitslosigkeit, ich weiß nicht, der vom Vorfeld hat schon was gesagt dazu. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich bin noch nie durchgekommen. Ich schaue die Sendung schon 2 Jahre an und bin noch nie durchgekommen. Also bin ich jetzt ist der große Tag. Also, das Thema ist Arbeitslosigkeit. Ja. Ja. Mhm. Ich erkläre mal den Zusammenhang zwischen der Arbeitslosigkeit und der Panik. Das ist immer mehr, dass die Existenz immer mehr abrutscht ins Sozial, ja. Also Armut halt irgendwie. Wie lange bist du schon arbeitslos? Wenn ich durchrechne, vielleicht schon 5 Jahre so zusammengerechnet. Ich habe mal 3 Monate da geschafft, dann 2 Monate da, dann ein halbes Jahr da, jetzt mal 16 Monate und jetzt was bin ich ein Jahr arbeitslos. Was bist du für ein Beruf? Ich bin Maler und Lackierer. Ja. Heißt das, dass du, du hast es gerade angedeutet, halt auch finanziell, sozial immer mehr absinkst? Ja, jetzt kriege ich Sozialhilfe inzwischen schon, gell? Ja. Wie schlägt sich das so auf deinen Alltag, auf dein normales Leben? Oh, ich kann nichts mehr machen, ich kann zu meinem Sohn nicht mehr. Ich habe 2 Kinder, also ein Kind ist von mir, das 4 Jahre alt, der ist am 2. September in den Kindergarten gekommen und eine Tochter hat meine Freundin noch. Wie lebst du, alleine? Ich lebe alleine, ja. Ich werde durch die Arbeitslosigkeit irgendwo dazu gezwungen, weil in der Gesellschaft wirst du ja irgendwo nicht richtig anerkannt, wenn du keinen Job nicht hast. Ja. Dann... Ich muss irgendwie da bleiben. Wenn ich arbeitslos bin, was mache ich dann bei ihr? Dann hänge ich bei ihr bloß rum. Was machst du den ganzen Tag? Viel Fernsehen schauen. Ja. Bei meinem Bruder halt. Ja. Und dann einkaufen gehen ab und zu, ein bisschen Haushalt, aber sonst arbeitsmäßig ist es total beschissen. Wir haben bis 4.000 bis 5.000 Arbeitslose hier. Ja. Wo will ich denn da noch hingehen? Da traust du dich schon gar nirgends mehr. Ich war schon bei vielen Dingen dran und aber... Du rufst aus Süddeutschland an? Ich bin ich, ja. Ja. Ich bin aus dem Allgäu. Ja. Allgäu, ich weiß nicht, ob du das kennst. So. Ja, wer heißt der auch? Allgäu. Ja, Allgäu, na klar, das kenne ich schon, ja. Aha. Also, Kempner Gegend so. Kempten, ja. Mhm. Ist es auch so, dass du alles, was man sich so kauft, oder was man sich vielleicht auch so als Luxus kauft, dass du so gerade eben über die Runden kommst und dir auch gar nicht groß mehr was gönnen kannst? Ja, eben. Ich soll arbeiten gehen, verdiene kein Geld mehr und kann gar nicht richtig arbeiten, weil ich die Kraft nicht habe, weil ich ja eben... nicht das kaufen kann, was ich normal kaufen könnte zum Essen und so. Ja. Und da konkretisier doch mal ein bisschen noch näher, Dieter, die Panik, die jetzt damit verbunden ist. Ja, dass ich halt nicht mehr irgendwo nirgends mehr ankomme. Ich bin 36, das ist von der Frau, die wo gestern angerufen hat, die ist 76. Mhm. Die hat gesagt, das Leben ist sinnlos, aber ich bin halt 36 und sag mal, für was habe ich überhaupt 36 Jahre schon gelebt irgendwie? Mhm. Das geht mir nach 36 Jahren schon so. Also irgendwo... Ist es so weit, dass du schon manchmal so weit bist, die Hoffnung aufzugeben? Ja, irgendwie schon. Man sagt zwar immer, ich soll nicht aufgeben, ich darf nicht aufgeben, gegen meinen Sohn gegenüber, weil der ja auch irgendwie einen Vater sehen will, der wo... Aber irgendwo sage ich mal, wo soll ich überhaupt noch hingehen heute? Ja. Was ist denn, ich könnte mir vorstellen, wenn man so schlecht drauf ist schon oder drauf kommt, dass man sich das alles auch ganz übel ausmalt. Was sind so deine finstersten Vorstellungen, was Zukunft angeht? Ja, dass ich überhaupt nicht mehr reinkomme. Ich bin Maler vom Beruf, habe den Beruf seit 2 Jahren aufgegeben, also ich will da nicht mehr einsteigen. Irgendwo ist das mit dem, ich bin da viel enttäuscht worden schon, also viel ausgenutzt worden, auch habe viel gearbeitet und dann hat es immer geheißen, keine Leistung, nichts verdient an dir und lauter so ein Scheiß abwehren müssen. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt sind sie mal im Maßstab, jetzt mag ich den Job nicht mehr. Ich kann was in dem Beruf, so ist es nicht, das habe ich selber für mich erkannt. Ja. Aber die meisten wird das nicht angenommen. Die sehen bloß Kohle ziehen und viel Geld machen mit ein und halt irgendwo geht es nicht. Hast du Angst, irgendwann vielleicht auch in die Obdachlosigkeit abzurutschen? Das kann auch noch passieren, ja. Das ist sicher, dass die Panik, was jetzt schon auf mich langsam zukommt, weil ich lang schon aus dem Arbeitsverhältnis draußen bin, komme nicht mehr rein irgendwo, mich will auch keiner mehr irgendwo haben, weil ich habe schon viele Stellen hinter mir und sicher liegt es auch ein bisschen an mir, aber irgendwo macht es dich dann irgendwann mutlos, wenn du vom Chef nur noch hörst, nichts verdient an dir, kein Gewinn, kein Geschäft macht und alles an Scheiße. So, jetzt pass mal auf. Das ist sehr schlimm, was du da erzählst. Keine Panik, oder? Wie? Ist das keine Panik? Ja, ich verstehe schon, dass dir das Wasser da bis zum Hals steht. Aber ich verstehe jetzt, ich verstehe nicht und das ist auch nicht in Ordnung. Wenn du mit 36, du bist gesund? Ja, so halbwegs. Ich habe einen Betriebsunfall gehabt und seitdem geht es irgendwie bergab, ich weiß auch nicht. Ja gut, du bist 36 Jahre alt, du hast einen Sohn. Und ich denke, dass man da schon alle Kräfte mobilisieren sollte in sich. Und nicht das zu sagen, was du gerade gesagt hast, mein Leben war sinnlos und ich sehe überhaupt keine Hoffnung mehr. Du bist erst 36 Jahre alt. Ja, ich müsste mindestens noch 30 Jahre schaffen und so. Ich müsste noch irgendwas darstellen, aber wo? Ja, was? Das kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich denke, dass es mich schon sehr beeindrucken würde, wenn du, obwohl du so schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich laufe aber immer auch an solche Chefs komischerweise nicht. Ich will irgendwo anerkannt werden und darum laufe ich irgendwann die falschen Chefs wahrscheinlich ran. Ja. Auf jeden Fall ist nicht die Alternative, sich jetzt hängen und gehen zu lassen, Dieter. Mhm. Das sage ich jetzt so ganz allgemein. Ja, ist klar. Der einzige Weg ist, trotz Niederlagen, trotz Schwierigkeiten, immer und immer wieder steh auf, männchenmäßig, es zu versuchen. Ich weiß, was du mir alles erzählen wirst. Weißt du, Domian, ich habe eine Freundin und die hat 7 Geschwister und alle arbeiten, keiner ist arbeitslos. Und ich bin Kind von 8 Kindern, also wir sind aus einer großen Familie. Und ich schaffe halt nichts, gell? Das ist schon irgendwo, bei uns schafft eigentlich gar niemand richtig, wenn ich so sehe. Aber ich meine, das hat ja mit den anderen jetzt nichts zu tun, das geht ja um mich, ne? Ich werde ja irgendwie schauen, dass ich weiterkomme, aber... Aber ich meine es gerade eben auch, dass ich so traurig finde, dass du eben auch an deinen Sohn denken solltest. Ja schon, aber ich komme nicht hin, weißt du, wir sind 16 Kilometer entfernt. Und wenn ich den ganzen Tag bei dir rumhänge, das bringt ja auch nichts, tu nichts und sie schafft und tut mein Kind halt aufziehen und so und ich bring nichts. Ich glaube, dass du stellvertretend für ganz, ganz, ganz viele Leute jetzt gesprochen hast, Dieter. Das glaube ich schon, ja. Das glaube ich schon. Und natürlich habe ich keinen schlauen Ratschlag. Meinst du, dass das vielen so geht? Ja, das glaube ich ja. Ich kann. Ich höre von anderen nichts davor. Doch. Ihr wisst mich. Das habe ich aber schon sehr, sehr oft gehört. Ich bin sicher, ich bin ganz sicher, dass ganz viele jetzt zugehört haben und denken, mir geht's genauso. Ich kann dir nur sagen, ich kann dich nur ermutigen, dich nicht hängen zu lassen. Mehr kann ich nicht sagen. Aber was würdest du sagen? Soll ich nochmal als Maler einsteigen oder soll ich riskieren? Ja, steige da ein, wo du einen Job kriegst, Mensch. Dass du erstmal wieder Arbeit hast. Ich habe Hilfsarbeiter, weißt du, ich war 16 Monate auf dem Bau und habe Mobbing erlebt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, natürlich. Die mich aus der Firma rausbringen nach 16 Monaten. Ich habe irgendwie Drecksarbeit gemacht und das ärgert mich am meisten irgendwo. Jetzt bin ich so weit, dass ich weiß nicht. Also Dieter, sieh zu, dass du irgendetwas machst und wenn du auch wieder in deinen Job einsteigst. Ich finde auch, irgendwo vom Arbeitsamt her ist das so beschissen. Man wird überhaupt nicht gescheit gefördert und so. Was heißt denn, das Arbeitsamt tut was für einen? Aber für mich tut man überhaupt nichts. Die ganzen 20 Jahre, wo ich jetzt auf dem Arbeitsmarkt tätig war, ich habe mir immer alles selber kümmern müssen. Da tut keiner was Richtiges. Ich verstehe es nicht. Dieter, das tut mir jetzt so leid, ich mich jetzt von dir verabschieden muss. Die Zeit ist jetzt ziemlich weit fortgeschritten. Ich will dich aber nicht einfach hier so abwürgen. Ich habe dir gesagt, was ich dazu aus der Ferne so sagen kann. Und ich denke, das belassen wir dann auch dabei. Ich wünsche dir richtig Glück. Und pack's auch am Schopfe, wenn es dann da ist. Mein Lieber. Dieter. Panik, ja. Tschüss. Ciao. Tschüss, okay. Ein nicht überzeugtes Mann kam da. Naja. So. Jetzt kommt Mischa, 28. Ja, hallo. Hallo Mischa. Es ist schwer für mich zu reden. Ja. Ich habe einen Unfall gemacht und bin abgehauen. Wann war das? Gestern. Was hast du für einen Unfall gemacht? Ich habe einen alten Mann umgefahren. Mit dem Auto? Ja. Beschreib mal den Unfall. Kann ich nicht jetzt. Es ging alles ruckzuck. Ich war zu schnell. Ja. Und ich weiß auch nicht, wo er herkam. Es gab mir noch einen Knall. Und dann habe ich Gas gegeben. Hast du ihn nur, sage ich jetzt mal, gestreift? Oder ist er richtig voll? Voll. Du bist auch über ihn drüber gefahren? Nee, er lag bei mir vorne drauf auf der Haube. Er lag auf der Haube drauf? Ja. Und ist dann irgendwie runtergeflogen? Naja, ich habe dann kurz abgebremst und weiß ich nicht. Und dann bumm, wie Blackout und weg, nur weg. War das irgendwo in einer ländlichen Gegend? Ja. Also es gab keine... Ländlich, ja, aber im Dorf davon. Ja. Gehst du davon aus, dass man ihm gleich helfen konnte? Oder waren da überhaupt keine Leute? Sagen wir mal, da sind Häuser, weil das ist wie so eine Einkaufsstraße, sag ich mal, kann man dazu sagen. Na, ich schätze mal, dass es jemand mitgekriegt hat, aber... Du schätzt es mal, du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Zu welcher Tageszeit war das? Abends, spätabends. Spätabends auch noch? Ja. Es war dunkel? Mhm. Gestern? Ja. Also jetzt wirklich gestern, gerade eben quasi? Nein. Davor der Tag? Ja. Mhm. Und dann bist du nach Haus gefahren? Nicht direkt. Und jetzt hast du den ganzen Tag darüber nachgedacht? Ja. Ich gehe nur kaputt daran. Mit welchem Resultat hast du nachgedacht? Sagen wir mal so, ich habe schon mit euren Leuten gesprochen, mit dem Jürgen. Und ich glaube, dass ich morgen zur Polizei oder heute noch zur Polizei gehe. Sonst weiß ich nicht. Mit wem hast du gesprochen? Mit dem Jürgen. Achso, von, ja. Ja. Also ich bin natürlich auch der Auffassung, Mischa, dass du auf jeden Fall zur Polizei gehen musst. Wenn du überhaupt noch irgendwie was ein bisschen rausreißen kannst, dann so. Glaube ich nicht. Da gibt es keine Entschuldigung für. Nee, da gibt es auch keine Entschuldigung für. Dafür nicht. Aber es wäre noch schlimmer, wenn du jetzt überhaupt nichts tust. Also was du jetzt noch machen kannst, was in Ordnung ist, ist, dass du dich meldest bei der Polizei und selbst Anzeige erstattest. Das, was du gemacht hast, ist ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, dann machen wir mit der Kirsten weiter. 24, hallo? Ja, hallo. Hallo Kirsten. Ja, ich habe ein ganz komisches, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Es war viele Jahre für mich ein Problem. Und zwar waren meine Eltern mit mir im Alter von 4 Jahren in einem Wachsfigurenkabinett. Mhm. Und also ich war ungefähr, vielleicht war ich auch erst 3. Und ich war bei meiner Mutti auf dem Arm und wir gehen so durch und ja, ich weiß nicht, also ich war ja noch sehr klein und da war so ein Schäfer oder ein Hirte und der stand natürlich nur da, es war eine Puppe, logisch. Und der hat mir aber so eine Angst eingeflößt, der hatte so einen braunen Schlapphut auf und so einen Umhang halt und so, der war riesengroß, der war an die 2 Meter. Und ich habe angefangen zu schreien und habe für den Rest des Tages nicht mehr aufgehört zu weinen. Und ja... Und seitdem... Eine ja, frühkindliche Panik. Ja, sowas wie so traumatisiert oder so. Ja. Und ja, seitdem, also ich bin jetzt 24 und das ist ja ungefähr schon 20 Jahre her und seitdem schlafe ich immer nur noch mit der Decke über dem Kopf ein. Ach. Ja, also... Aber da kriegt man doch gar keine Luft. Ich kann ja durchs Gesicht, lasse ich ja drauf. Ach so, also du ziehst die Decke ganz hoch, ja, und nur die Nase quasi rauskommt. Ja, so ungefähr, ja. Das ist ja putzig. Ja, weil ich immer Angst habe, dass der halt da steht. Also früher, wo ich kleiner war, hatte ich noch mehr Angst und das hat sich jetzt aber fast schon ganz verflüchtigt. Diese Angst. Mit 24 hast du diese Angst aber doch immer noch so ein bisschen. Ja, weil ich habe mit meiner Mutter drüber gesprochen. Ich habe gesagt, pass mal auf, Mama. Ihr wisst ihr noch, damals waren wir da und da gewesen. Sagt sie, ja, da hast du ja auch ganz schön geschrieben. Ja. Da habe ich gesagt, na, aber wie könnt ihr denn mit so einem kleinen Kind in ein Wachsfigurenkabinett gehen? Ja. Das kann man nicht machen, das ist fast ein Verbrechen und ich habe auch viele Jahre dran geknabbert. Ja. Ne? Ja. Nimmst du das jetzt eher so ein bisschen heutzutage auf die leichte Schulter, ja, ne? Ja, jetzt mittlerweile. Ja. Damals war es natürlich Horror, ne, wahrscheinlich. Ja, ja. Also wenn man jetzt sehr boshaft wäre und dich mal so richtig schön erschrecken würde wollen, dann müsste man nachts in dein Zimmer schleichen in dieser Verkleidung, ne? Lass lieber gut sein, ich wohne nämlich alleine und ich finde das gar nicht so lustig. Ich habe ja so Spaß daran, andere zu erschrecken. Also wenn wir Bekannte werden, dann würde ich mir das mal überlegen. Dann hätte ich dann Spaß für eine Woche danach. Ja, fein. Ganz toll. Also, das war die Kirsten. Die hat 3-4 Jahre warst du da alt, ne? Ja, ungefähr, Wie lange das wirken kann, sowas. Ja, ne? Wahnsinn. Das ist schon verrückt. Und dann wollte ich noch was sagen. Und zwar hatte ich mal einen Kumpel und bin mit dem im Fahrstuhl gefahren. Und der hat so eine Platzangst gehabt. Ja. Und da hat er gesagt, nein, ich steige hier nicht ein und so. Und habe ich gesagt, komm mal, wir machen das schon und so. Und ich habe da eine sehr beruhigende Wirkung auf Leute. Ja. Und dann habe ich ihn so halb reingeführt in den Fahrstuhl und habe gesagt, pass mal auf, habe ich die Hand auf die Schulter gelegt und habe einen Knopf gedrückt und so und habe gesagt, pass mal auf, der fährt nur 27 Sekunden, ich habe die Zeit mal gestoppt und so. Und erst war er noch ein bisschen nervös und dann ging es aber ganz prima und dann hat das auch überstanden und das war auch ganz prima denn irgendwie. Du bist ja die geborene Therapeutin, Klaus. Ja, das sagen mir viele. Und da wollte ich ganz kurz noch was sagen und zwar zu deiner Sendung Duft, ne? Das war letzte Woche, wann war das? Gerüche. Ja, Gerüche, ja, genau. Da habe ich danach einen Film gesehen, die Regenschirmmörder hieß der, glaube ich. Und da war so ein Schild gewesen mit Francesco Smalto. Und das war doch, ja, und da musste ich so an dich denken. Das ist ja mein Parfüm, was ich leider nicht mehr bekomme, weil das ausverkauft ist. Ja. Francesco Smalto. Ja. Klingt gut, ne? Ja, finde ich auch. Riecht auch so gut. Kirsten, jetzt aber, ne? Ja. Tschüss. Ja, danke schön. Bis irgendwann mal. Ciao. Ja, ciao. Jetzt ist der Jonas dran. Hallo. Und der Jonas ist 15, stimmt das? Hi. Na? Jonas, du hast angerufen zum Thema Panik. Ja, ich hab, ich hab geraucht, Johns geraucht halt, ne? Halt, ich hab nicht verstanden. Du hast? Ich hab Johns geraucht. Gerade eben? Nein, nicht gerade eben. Das ist, seit 5 Jahren mach ich das nicht mehr. Ich hab das davor 1,5 Jahre lang gemacht. Klingst jetzt aber auch so ein bisschen, als hättest du was geraucht. Nein, ne? So, wenn man das dann aufhört. Unsere Lehrer erklärt, ihr macht das im Unterricht, das ist ziemlich wichtig, das ist wichtiger als Deutschunterricht, ne? Jonas, pass auf, es bringt nur was, wenn wir reden, wenn du ein bisschen deutlicher sprichst, ich verstehe dich so schlecht. Also du hast Joints geraucht und hast das aber dann aufgehört und rauchst im Moment keine. Nein, eben. Seit wann nicht mehr? 1,5 Jahre lang habe ich geraucht. So, und jetzt seit 5 Tagen rauche ich nicht mehr. Und in der Zeit hast du so eine Phase, also unser Lehrer erklärt. Ja. Und da hat auch jeden geraten, der raucht, aufzuhören und die Phase durchzustehen. Das mache ich gerade. Ja. Das ist eine Phase, hast du, wenn du halt extrem geraucht hast, hast du halt nur Angst. Ja. Also. Wie viel hast du denn in der Zeit, während du geraucht hast, geraucht? Na, 4-5 am Tag. Viel, ne? Verdammt viel. Vor allem mit 14. Ja, das war ziemlich krass. Wie kam das denn überhaupt, dass du da so drauf gekommen bist? Schule. Mhm. Also du bist da richtig in eine Sucht reingeschlittert, ne? Ja, Sucht kann man das eigentlich nicht nennen, weil es nur geistig abhängig. Ja, aber jetzt musst du es ausbaden im Moment. Naja, also Sylvia hat gesagt, dass die Phase ungefähr 6-7 Tage lang dauert. Ja, also das heißt, ich habe noch vielleicht 2-3 Tage. Ja, und dein Zustand, dein Gefühl im Moment ist auch Angst, Unsicherheit und sowas? Als wenn du mit Theorien jetzt aufhören würdest, ja. Mhm. Aber man halt auch schon ein bisschen Schmerzen in der Haut und so und alles. Ja. Und dann kriegst du halt dadurch irgendwie Angst. Wieso hast du entschieden aufzuhören? Weil du den ganzen Tag, ich muss dazu sagen, um das Geld dafür zu kriegen, mache ich nichts Illegales. Was machst du? Nichts Illegales. Nichts Illegales. Ich mache das legal und das ist anstrengend. Ich bin, meistens fliege ich alte Leute. Mhm. Die halt so dankbar darüber, dass man das macht, dass sie halt dafür auch eine ganze Menge Geld geben. Die haben dir oft was zugesteckt. Ja. Ja. Wie viel Geld hast du da ausgegeben in deiner besten Zeit? Naja, ein Gramm ist so 10 Mark. Ja. Und das waren schon so eine 50 Mark am Tag. Verdammt viel Geld für einen 14-Jährigen. Ja, das musst du erstmal verdienen. Ja, klar. Was, haben deine Eltern das mitgekriegt? Nee. Wie hast du das denn verheimlicht? Ach, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wenn du arbeiten gehst, dann sagst du halt, du gehst zu Freunden. Mhm. Und man sieht's dir, man merkt es dir nicht so an, wenn du was geraucht hast. Naja, wenn ich was auch, dann mache ich es meistens irgendwie draußen auf der Straße oder bei einem Freund. Mhm. So, und dann kam die Entscheidung zu sagen, nee, jetzt... Ich mache es einen Strich drunter und hör auf. Ja, weil du wirst bescheuert dadurch. Ja. Den ganzen Tag nur arbeiten, ja. Schule, Hausaufgaben, ja. Schlafen, mehr machst du nicht. Mhm. Ein paar Tage noch, meinst du? Mhm. Mhm. Zwei, drei. Und du bist wirklich voll willens, das durchzuziehen? Ja, auf alle Fälle. Ja, finde ich auch sehr gut. Obwohl die alten Leute werde ich wahrscheinlich weiter pflegen, weil die wachsen ja irgendwie doch schwanz jetzt. Ja. Weil ich mache jeden Tag mal dieselben. Dann kannst du dir für das Geld ja vielleicht irgendwas anderes Schönes kaufen oder sparen oder so. Sparst du auf irgendwas anderes halt. Ja, dann werde ich wahrscheinlich mehr so viel, dann werde ich vielleicht nur 15 Mark am Tag verdienen, dann reicht's mir. Ja. Höre, Jonas, dann halt die Tage gut durch. Mhm. Werd nicht schwach. Nein, werde ich nicht. Aber die Entscheidung scheint mir auch festzustehen, ne? Ja, der Lehrer unterstützt uns auch dabei ziemlich. Wer? Und der Lehrer. Leo, der weiß das. Der hat uns geraten, um sich drauf zu sehen, wenn sie uns auch damit. Also, auf das ihr gut rumkommt. Jo. Tschüss. Ciao. Ciao. Silvia, 28. Ja. Hallo Silvia. Ja, hallo. Also, ja, Panik. Ja. Ich habe ja nun eine ganz andere Panik. Also, ich habe letzten Freitag nun erfahren, dass ich 500.000 Mark geerbt habe. 500.000? Ja. Und die Panik würde ich gerne mit dir teilen. Ja, ja, so witzig ist das eigentlich gar nicht, weil ich bin alleine im Prinzip mit meiner Panik, mit meiner Freude und mit dem, ich weiß nicht, so diese symbolische Angst auch, überhaupt mit jemandem darüber zu reden. Also auf der Arbeit, das ist schon so ein Problem dann. Mit also stopp, jetzt erzähl erstmal, woher die Erbschaft kam. Von meiner Tante. Unerwartet? Nicht ganz unerwartet. Also es ist schon, sie ist nicht die Ärmste auf der ganzen Welt gewesen und so. Und da ist eine ganze Menge, also von meiner Verwandtschaft haben auch ein paar andere noch was gekriegt. Und ich halt unter anderem da einen Teil des Geldes. Mhm. Und nun ist es halt so, ja. Und du hast wirklich dann abzüglich aller Erbschaftssteuern, was man da zahlen muss, 500 Mark jetzt quasi Cash auf deinem Konto? 500.000 Mark? 500.000, die kommen müssten am Donnerstag drauf sein. Wow. Ja. Und mit wem redest du darüber? Ja, ich habe mit gar keinem noch nicht darüber geredet, weil ich mich einfach nicht traue, weil ich weiß nicht, wie die Leute so reagieren, ne? Mhm. Also das ist ja irgendwie immer so, man hört ja dann auch so viele, die dann plötzlich ganz viele Freunde haben und die denen nicht viel Gutes wollen und so, ne? Mhm. Und ich bin auch alleine, also ich habe keine Beziehung, weil der Job mich total stresst und so, also macht Spaß, davon abgesehen, aber da habe ich im Moment keine Zeit für. Und so Eltern? Nein, habe ich nicht mehr. Hast du nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich total ein Problem, damit fertig zu werden und ja, hier die Stadt selber ist auch ja relativ klein. Ja. Und ja, es ist halt echt ein Problem, das einfach auch mal loszuwerden, sich überhaupt jemandem mitzuteilen. Ja. Weil ich meine, die Freude für sich allein, die kann man überhaupt nicht genießen, wenn kein Feedback kommt. Ja. Und ja. Hast du denn nicht im ersten Moment gedacht, boah. Ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Also das war, das mit so viel hätte ich ja nie im Leben nicht gerechnet. Also jeder normale Mensch wird ja dann denken, ah, jetzt kaufe ich mir, weiß ich, einen Sportwagen oder mache eine Weltreise. Oder hast du da spontan, bevor das problematisiert wurde so für dich, auch so Gedanken gehabt, jetzt erfülle ich mir den Wunsch? Ja, so. Also ich hab mir vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich mir eine Eigentumswohnung finanziert und da war natürlich mein erster Gedanke, ich löse den Rest aus, ne? Mhm. Dann bin ich das los, dann gehört sie wirklich mir. Ja. Und ja, und dann mal sehen mit dem Rest, was ich da anfange. Ja. Und dann ist das schon eine gute Idee, finde ich. Ja, ne? Also ich habe ja nun auch keinen Bock darauf, das irgendwie zum Fenster rauszuschmeißen. Genau. Was soll das, ne? Ja. Aber ich sag mal so, mit der Fragerei andere Leute zu fragen, ja, was soll ich denn jetzt mit Geld tun und so, die gucken einen ganz doof an. Ja. Das ist ja alles schon nicht so einfach, ne? Ja. Also ich würde an deiner Stelle auch relativ verschwiegen mit umgehen, ja, und das nicht an die große Glocke hängen. Ganz genau. Und ich meine, 500.000 sind nicht 5 Millionen, das hat dann noch eine andere Dimension, ne? Ist auch klar. Aber es ist für einen Normalsterblichen schon kaum greifbar, also das überhaupt zu realisieren. Und dann eben, wie gesagt, dieses Mitteilungsbedürfnis ist ganz stark. Ja. Weil ich habe mir ja auch selber schon gesagt, also da redest du nicht drüber, aber das ist eben ganz, ganz schwierig. Klar, mit einem würde man schon gerne reden, ne? Mit einem Vertrauten. Ja, hast du keine so eine Busenfreundin, mit der du sowas bekakeln kannst? Nee, die sind ja alle nicht hier. Also ich bin ja in die neuen Bundesländer gezogen und da, ja, da arbeitet man halt den ganzen Tag nicht. Mhm. Und da komme ich ab und an mal dann am Wochenende dann wieder so mit Freunden zusammen oder so, ja. Aber das ist alles auch irgendwo eingeschlafen über die Entfernung hinweg. Und also, dann beraten wir das jetzt mal gemeinsam. Ein Teil des Geldes wird gepumpt in die Eigentumswohnung. Jawohl. Wie viel ungefähr? Ja, ungefähr noch 175.000. Ja. Also sagen wir mal ganz, ganz grob 200.000 Mark in die Eigentumswohnung. Jawohl. Ne? Dann sind immer noch 300.000 Mark da. Ja. Was wäre denn so der nächste Wunsch, den dir gerne erfüllen würdest? Ja, ne? Der nächste Wunsch ist natürlich ein neues Auto. Ne? Also ja, dann was für eine Marke? Ich möchte gerne den neuen Audi A3 haben und der kommt also mit der Motorisierung, die ich mir ausgeguckt habe, zum Jahresende raus. Wie teuer ist der? Der kostet knapp 37 mit der Ausstattung, die ich ja. möchte. Und ja, also in den nächsten 37.000 Mark auch schon mal los. Ja, und dann muss ja Versicherung und sowas eigentlich. Genau. Ne? Und das ist ja... Ja, und ich meine, okay, vom Unterhalt her, ich habe ja kein schlechtes Gehalt und so, insofern... Was machst du vom Beruf? Ich bin in einer Werbebranche tätig. Oh ja, und ja, kann man halt, wie gesagt, gut Geld verdienen auch. Ja. Und da muss ich mir auch keine Sorgen machen. So. Und, also, dann such dir doch irgendeinen schlauen Finanzberater und lass dich mal beraten, wie man so die restlichen paar hunderttausend vielleicht ganz günstig irgendwie anlegen kann, ja. dass du noch ein bisschen irgendwie rankommst oder so. Ja. Oder tust du auch noch ein gutes Werk und spendest irgendwie ein bisschen was irgendwo hin? Ja, so ein bisschen habe ich auch so gedacht, weil gerade hier in den neuen Bundesländern, da sind so ganz viele kleine Vereine und sowas, die wohltätigen Zwecken dienen, dass ich da eventuell noch ein bisschen was Gutes tun kann. Ja. Mein Glück irgendwo teilen kann. Ja, ja. Das Hauptproblem ist, glaube ich, auch nicht das Geld, sondern nein, die Tatsache, dass du alleine mit dem Geld da stehst. Ja, ne? Und also mit dieser ganzen Freude und mit dieser Angst auch, die sich dann irgendwo einschleicht, so... nicht irgendwo, dass das nicht die falschen Leute mitkriegen. Ja, ja, ich meine, wenn ich das einer Freundin erzähle oder einem Freund oder einem Kollegen oder wie auch immer, dann weiß ich ja nicht, welcher Rattenschwanz da hinten noch dranhängt. Und da kommen wirklich sehr viele falsche Freunde ganz, plötzlich ganz, an, ne? Ganz genau. Und davor habe ich irgendwo auch Angst. Und deswegen habe ich ja schon lange angefangen, da irgendwo was zu erzählen. Ja. Ja, habe ich mir gedacht, halt, rufe ich bei dir an. Ne? Ja. Sei mal schön verschwiegen weiterhin. Ja. Und hab viel Freude mit deinem Geld. Ja, das Reisen ist nicht so dein Ding? Also im Moment, ja, die Arbeit, die stresst mich. Ich hatte Urlaub in diesem Jahr. Dann mach doch nächstes Jahr eine mega tolle Reise. Ja. Schmeiß das Geld mal so richtig raus während der Reise. So richtig super Luxus, 5 Sterne überall und so. Ja. Das wär's doch. Jo, das werde ich wohl tun. Mauritius, irgendwo, wo es richtig schweineteuer ist. Ja, ne. Mal die Sau rauslassen. Silvia, alles Gute. Alles klar. Bye, bye. Ich tschüss. Danke dir, tschüss. Ihr Lieben, das war's für diese Nacht. In der Technik Richard Sendrowski, am Mikrofon Jürgen Domian. Morgen Nacht haben wir eine offene Sendung für alle Themen, bunte Themen oder auch nicht bunte Themen, schöne Themen oder auch nicht schöne Themen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, da könnt ihr uns anrufen. 01209211. Wir sind um Punkt 1 wieder da. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Ciao.